Süddeutscher Rundfunk, Sendestelle Heidelberg-Mannheim. In der Reihe Drama der Antike hören Sie die Komödie Lysistrate von Aristophanes. In der Übersetzung von Wolfgang Schadewald, der auch die einleitenden Worte spricht. Meine sehr verehrten Zuhörer, wir spielen Ihnen heute die Lysistrate. So hat der Dichter Aristophanes das Stück mit redendem Namen nach seiner Hauptgestalt betitelt, denn Lysistrate ist zu Deutsch die Auflöserin des Heeres, die Erlöserin vom Krieg. Der Dichter hätte das Stück auch hinsichtlich seiner Handlung den Ehestreik nennen können oder wohl auch die listigen Weiber von Athen. Denn Weiberlist in munterstem Übermut, bereit zu 1000 Bosheiten und Schelmereien, Weiberlist, die in diesem Fall die List des gesunden Sinns und der Vernunft ist, tritt hier der männlichen Verbohrtheit entgegen und schlägt sie überlegen. Jener Verbohrtheit, mit der das Männervolk nun einmal immer irgendetwas anstellen muss, mit der es seine eigenen Fehler stur verfolgt als sogenannte höhere Notwendigkeiten im Geschäftsleben, in der Politik und auch im Krieg. Doch macht Aristophanes daraus so wenig eine nur amüsante Farce wie ein moralistisches Tendenzstück. Dem Dichter entfaltet sich unter dem Blickpunkt des Komischen eine ganze Welt, so wie nach ihm nur dem einen Shakespeare. Gestalten, Verhältnisse, Situationen, Formen, Rhythmen, Töne, Farben entwickelt in unerhörten Umschwüngen vom derb-dramatischen ins Lyrische, von anspruchsvoller Intellektualität ins naiv-volkstümliche, von Ausgelassenheit ins Melancholische, ja makabre, von rücksichtslosem Spott ins Heilige, Religiöse. Das Stück ist im Jahre 411 vor Christus in Athen uraufgeführt worden. Das ist, wie es scheint, schon eine ganze Weile her. Gemessen aber an dem Rhythmus des Fortschritts der menschlichen Einsicht war das doch nur ein Gestern oder allenfalls ein Ehegestern. Auch damals, im Jahr 411 vor Christus, war wieder einmal Krieg. Athen und Sparta standen zusammen mit ihren Bündnern in jenem großen 30-jährigen Ringen, das, ähnlich wie der 30-jährige Krieg im neueren Europa, die damalige Welt in zwei Hälften spaltete und schließlich den Siegern, ebenso wie den Besiegten, nichts anderes einbrachte als allgemeine Erschöpfung, Zerrüttung aller Lebens- und Gesellschaftsformen und damit den endgültigen Untergang der alten großen klassischen Welt. Im Jahr 411 sind bereits 20 Jahre dieses großen Kriegs vergangen und man treibt für jeden Klarsehenden nur zu spürbar der Katastrophe entgegen. In dieser Lage nimmt der Dichter, der in seinen Komödien schon seit jeher gegen den Kriegswahn und für den Frieden gesprochen hatte, da von den Männern nicht zu erhoffen ist, seine Zuflucht zu der natürlicheren Einsicht der Frauen und Mütter. Und so ruft er in seiner Lysistrate die Gestalt einer großen, klugen, entschlossenen Frau herauf, die an den Verhältnissen tiefer als andere leidet und aus diesem Leiden einer tragischen Antigone, einer Elektra nicht unähnlich, zur Verschwörerin, Verschwörerin gegen den Krieg und für den Frieden wird. Und so hat diese Lysistrate nun bereits Botschaften an die Frauen Athens ausgehen lassen, an alle Frauen auch auf der gegnerischen Seite, vor allem an ihre Freundin in Sparta Lampito. Man solle sich für den heutigen Tag zu einer interhellenischen Besprechung in Athen zusammenfinden. Und dieser Tag ist nun da. Die Sonne geht eben auf über der Akropolis, der Burg von Athen, an deren Fuß das Haus der Lysistrate liegt. Nicht eine ist gekommen. Ja, aber hätte einer dieses Frauenvolk zum Fest des Bacchus geladen oder gar hinaus zum Fest der Aphrodite, nicht durchzukommen wäre hier vor dem Gedränge mit Kastagnettenpauken. Aber jetzt nicht eine hier zur Stelle. Doch da kommt ja eben meine Nachbarin heraus. Grüß dich, Kalonike! Grüß dich, Lysistrate. Was bist du durcheinander? Blick doch nicht so finster, Kind. Wahrhaftig, das Stirnerunzen, Liebe, steht dir nicht. Oh, Kalonike, mir kocht das Herz im Leib und tief bekümmert um uns Frauen bin ich. Da stehen wir bei den Männern in dem Ruf, dass wir zu allem fähig sind. Und beim Zeus, wir sind. Und sagt man ihnen, dass sie da sein sollen, um über keine kleine Sache zu beraten, so schlafen sie und kommen nicht. Sie kommen schon, Liebste. Das Ausgehen ist für Frauen nicht so leicht. Da muss die eine springen für den Mann, die andere den Knecht aufwecken, eine dritte das Kindchen betten, die es waschen, die es füttern. Und doch, es gäbe für sie Dringlicheres. Was ist es denn, liebe Lysistrate, weswegen du uns Frauen zusammenrufst? Ein Ding ist's, dass ich aufgespürt und schlaflos viele Nächte mich damit gewälzt. Was Glattes wohl, womit du dich gewälzt. So glatt und fein, dass von ganz Griechenland die Rettung einzig bei uns Frauen steht. Uns Frauen? An einem Fädchen hängt sie dann. Das einzig uns das Staatsgeschick anheimgegeben. Ob keiner übrig bleiben wird, nicht die Spartaner? Von denen bleibt am besten keiner übrig. Noch die Athener. Wenn wir Frauen nämlich uns von ganz Griechenland vereinigten, gemeinsam retteten wir Griechenland. Was können Frauen schon Gescheites tun oder Glanzvolles? Sitzen ja nur da, Blumen geschmückt, im Safranfähnchen, hübsch zurechtgemacht, im langen Kleid. Und Stöckelschuhen. Jawohl. Und dieses eben ist's, wovon ich mir die Rettung verspreche. Dieses Safrankleidchen, Schminkdöschen, Stöckelschuhe, Lippenrot und durchsichtigen Hemdchen. Und wie das? Sodass dann keiner von den Männern mehr den Speer erhebt gegen den anderen. Himmel, gleich lasse ich mir färben ein Safrankleid. Noch einen Schildergreif. Zieh mir mein langes an. Noch auch ein Schwert. Kaufe mir Stöckelschuhe. Hätten die Frauen da nicht hier sein sollen? Nein, doch beim Zeus. Geflogen kommen längst. Doch wirst du sehen, armes Kind, wie sie so echt athenisch alles tun. Jedoch zu spät. Doch sieh, schon kommen einige herbei. Und andere kommen dort. Und wieder andere von dort. Ein ganzer Frauenhaufe. Und wirklich und wahrhaftig auch schon, Myrine. Wir sind doch nicht zu spät, Lysistrate. Was sagst du? Warum schweigst du? Soll ich loben, Myrine, dass du bei so wichtigen Dingen erst jetzt kommst? Ach, ich konnte meinen Gürtel so schnell nicht finden in der Dunkelheit. Doch, wenn es so dringend ist, nun... Wir sind da. So sprich. Ja, sprich, Lysistrate. Ja, sprich. Nein, lass uns noch ein wenig warten, bis die auch von Böotien und Sparta gekommen sind. Ja, besser so. Und hörst du? Da kommt ja auch schon Lampito mit den Spartanerinnen. Das ist schon passiert. Abdalik! Halt! Oh, Liebste, du von Sparta. Grüß dich, Lampito. Grüezi, Lysistrate. Was hast du? Frische Farben und wie voll deine Figur. Du wirkst selbst einen Stier. Freili, das glaube ich schon, Bimeid. Mach ich doch alle Tag Gymnastik und übe den Spagat. Und sie, woher ist diese junge Maid? Ein fürnehmes Weib, Gott, aus dem Böotischen kommt's her zu euch. Und dieses Kind? Meine Seele, das ist eine Wackere und ist von Korinth. Jetzt loset, wer hat die Weiberrufe denn da angerufen? Ich war's. Hesek, was wutschst du von uns allen denn? Ja, Liebste, sage, was du so Wichtiges auf dem Herzen hast. So hört. Doch nein, bevor ich sage, will ich euch erst diese kleine Frage stellen. Welche Frage? Sehnt ihr euch nach den Vätern eurer Kinder nicht, die bei dem Heer sind? Weiß ich doch genau, ihr alle habt den Mann jetzt draußen. Meiner steht 5 Monate schon, der arme Kerl in Thrakien. Muss Obacht geben, dass Feldherr Eukrates nicht Flausen macht. Meiner ist 7 ganze Monate in Pylos. Und meine, rund der einmal aus dem Feld, grad wieder aufpackt und auf und davon. So sagt denn also. Wolltet ihr, Wenn ich ein Mittel dafür ausgefunden hätte, mit mir zusammen dem Krieg ein Ende machen. Ich ja. Und müsste ich auch mein neues Jäckchen, dieses hier, versetzen und vertrinken heute noch. Und ich, aufschneiden ließ ich mich wie eine Flunder und geb die Hälfte von mir gern dafür. Und ich, gerade auf den Taigetosberg gut tätig steigen, könnte ich von weitem dort den Frieden sehen. So hört. Mein Plan. Wir müssen uns, ihr Frauen, wenn wir die Männer zwingen wollen, dass sie Frieden machen, enthalten. Wessen? Sage. Wollt ihr es tun? Wir wollen es, und wenn wir sterben müssten. Enthalten also müssen wir uns des Manns. Oh, nein. Was wendet ihr euch von mir ab? Was zieht ihr an den Flunsch und schüttelt die Köpfe? Wollt ihr es oder wollt ihr es nicht? Was zögert ihr? Das kann ich nicht. Nein, mag der Krieg denn weitergehen? Beim Zeus ich auch nicht. Mag der Krieg denn weitergehen? So redest du, du Flunder. Und hast eben erst gesagt, aufschneiden wolltest du dich lassen in zwei Hälften. Alles, sonst alles andere, was du willst. Und müsste es sein, durchs Feuer will ich gehen. Alles, nur nicht den Mann. Nur dies nicht, liebe Lysistrate. Und du, Myrine? Auch ich will durch das Feuer gehen. Oh, durch und durch verbunden. Bult ist unser ganz Geschlecht. Erst Liebestorheit und dann Wehgeschrei. Doch du, liebe Spartanerin, wenn du nur einzig zu mir stehst, so retten wir die Sache noch. Drum steh mir bei. Es ist halt eine Mordsache. So ganz ohne Maisbäcker, alleine. Aber wenn's nicht anders geht, es muss partout doch einmal Friede sein. Oh, Liebste. Einzig Frau, du unter diesen allen. Und wenn wir uns so ziemlich denn von dem, was du da sagst, enthalten würden, verhüt es Gott, wird es dann eher Frieden geben? Ganz gewiss. Denn sitzen wir im Hause frisch geschminkt, streichen entlang an ihnen im Spitzenhemdchen, halbnackt, schön ausrasiert die Augenbrauen. Und ihnen wird es heiß, den Männern. Und sie wollen. Wir aber lassen uns auf gar nichts ein, sondern Abstand gewahrt. So werden sie in Eile Frieden schließen, glaubt es mir. Wie aber, wenn die Männer uns anpacken und in die Kammer schleppen wollen mit Gewalt? So halte dich an der Türe fest. Und wenn sie es erzwingen? So lasst es über euch ergehen, schlecht und recht. Denn sowas nur Erzwungenes macht ihnen kein Vergnügen. Schnell werden sie es bleiben lassen. Wenn ihr dies meint, nun, so sind auch wir dabei. Nun, unsere Männer können wir dann schon zusammenstuchen, dass sie loyal einen ehrlichen Frieden halten. Die aber von Athen, das Zwirbeligvolk, wie kann man auf die einreden, dass sie nicht dummes Zeug machen? Das werden wir dir bei uns schon in Ordnung bringen. Nötig, solange wir euer Kriegsschiff noch auslaufen können und haufenweise Gold und Silber liegt auf der Burg. Ja, du denkst doch an alles, Lampito. Gewiss, der Staatsschatz, den die Männer auf der Burg aufgehäuft haben, um damit den Krieg zu führen, ihn müssen wir vor allem in Gewahrsam nehmen. Doch ist auch dafür vorgesorgt. Noch heute werden wir Burg und Staatsschatz in die Hand bekommen. Denn unseren ältesten Großmüttern Mumen habe ich das aufgetragen, dass sie, indem wir dieses hier verhandeln, unter dem Vorwand, dass sie opfern wollen, die Burg besetzen. Wenn das nur gut geht. Hast du gewiss auch das gut gemacht? Wie wäre es, Lampito? Wenn wir zusammen die Sache gleich hier auf der Stelle beschwören und sie unverbrüchlich machen würden? Sag du den Eid vor und wir schwören miteinander. Recht so. Welch einen Eid willst du uns schwören lassen? Ja. Welchen? Ich, halt, ich weiß es. Wir nehmen eine große schwarze Schale und schlachten über ihr ein Fässchen Samoswein. Und schwören, es soll kein Tropfen Wasser in die Schale kommen. Das ist einmal ein Eid, potztusig. Schier nicht sagen, wie der mir konvenieren tut. Bringt her die Schale. Haltet hoch das Fass, damit ich es absteche. O Göttin Überredung und du Kelch der Liebe, nehmt dieses Opfer an und seid uns Frauenhold. Und nun... wie es kräftig sprudelt. Und wie schön leicht es strömt. Und schmöcken tut es ganz reibemäßig gut bei Maid. Passt an die Schale alle, Lampito. Und sprecht den Eid mir nach, wie ich ihn sage. Ihr schwört und bindet unverbrüchlich euch. Nie soll ein Liebhaber noch Ehemann. Nie soll ein Liebhaber noch Ehemann. Mir nahen mit Verlangen. Sprecht es nach. Mir nahen mit Verlangen. Ach, schwach wird mir in den Knien, Lysistrate. Leben will ich im Hause, jungfräulich. Leben will ich im Hause, jungfräulich. Im Safrankleid und hübsch zurechtgemacht. Im Safrankleid und hübsch zurechtgemacht. Damit der Mann nach mir entbrenne, lichterloh. Damit der Mann nach mir entbrenne, lichterloh. Doch nie ihm freiwillig gefügig sein. Doch nie ihm freiwillig gefügig sein. Und wenn er mit Gewalt sich's nehmen will. Und wenn er mit Gewalt sich nehmen will. So dulde ich es schlecht und recht und rühr mich nicht. So dulde ich es schlecht und recht und rühr mich nicht. Darauf, dass ich dies halte, trinke ich hier. Darauf, dass ich dies halte, trinke ich hier. Doch brech ich es, soll in dieser Schale der Wein zu Wasser werden. Doch brech ich es, soll in dieser Schale der Wein zu Wasser werden. Beschwört ihr alle dieses? Ja, beim Zeus. So tue ich diesen ersten Weihetrunk. Aber nicht alles, Liebste, dass für uns auch von dem Weihetrunk ein Schlückchen bleibt. Was ist das für ein Gerücht? Die Frauen sind es, welche die Burg der Göttin eben angenommen. Doch Lampito, du geh heim nach Sparta. Bringe das da bei euch in Ordnung. Wir gehen hinein, um mit den anderen auf der Burg die Tore zu versperren und zu verriegeln. Ja, aber meinst du nicht, die Männer werden ausrücken gegen uns zugleich? Lass sie nur kommen. So große Drohungen und solch ein Feuer haben sie nicht, um dieses Tor zu öffnen. Außer auf die Bedingung, die wir stellen. Bei Aphrodite. Nein, niemals. Wir machen's wahr, dass man uns Frauen durchtrieben und nicht unterzukriegen nennt. Aber beim Zeus, da unten kommen ja die Allerältesten der Alten schon. Die braven Veteranen von Marathon, bewehrt mit Kloben Holzes und mit einer rauchenden Feuerpfanne am Tragbalken, wohl um uns auszuräuchern. Ja. Jetzt alle schnell hinein und zugesperrt. Vorrat, Männer, Schritt für Schritt. Und Schmerz zu uns auch, den Nacken. Von Scheitern aus grünem Olivenholz zu tragen, diesen Packen. Wie viel, woran man nie gedacht, kommt so bei Wege über Nacht im langen Leben. Oh, yeah. Denn wer hätte wohl zu hören erwartet, dass die Frauen, die wir im Hause als offenkundige Plage gefüttert haben, das heilige Götterbild in Besitz nehmen und meine Akropolis verrammeln und uns sperren würden? Mit Schlössern und mit Riegeln. So stürmen wir denn schleunigstens zur Burg hinauf, Kameraden. Und um die Weiber häufen wir hier diese trockenen Kloben. Und alle, die sie aufgebracht, die Sache und betreiben, auf einem Holzstoß brennen wir mit einer Hand sie alle aus. Das ist unser einstimmiger Beschluss. Als Erste aber muss dieses Weib, diese Lysistrate, heran. Nein, bei Demeter, solange wir in dem besten Alter stehen, sollen diese Frauen nimmermehr uns eine Nase drehen. Steht denn etwa unser Siegesdenkmal nicht mehr auf dem Schlachtfeld von Marathon? Doch haben wir vom Wege nur noch dieses kleine Stückchen, den letzten Steilhang dort hinauf zur Burg, wohin wir streben. Wie immer auch, wir schaffen es und treideln dieses schwere Zeug bergwärts auch ohne Esel. Au, au, wie die Tragstangen mir die Schultern zerquetschen. Doch vorwärts gleichwohl, marsch voran, das Feuer angeblasen, damit es uns das letzte Stück des Weges nicht noch ausgeht. Ja. dieser Rauch, wie er mir in die Augen beißt. Das ist platterdings ein Vulkan von Feuer. Sonst würde er mir nicht die ganze Augenbutter wegätzen. Prozess, Asch hinauf zur Burg, eilig und zum Kurs gebracht, unserer Göttin. Wann, ihr Freunde, werden wir helfen können, ihr denn je mehr als jetzt? Das Feuer, es ist aufgewacht und lebt mit Gottes Hilfe. Wie wär's, wenn wir nun erst einmal die Stangen niederlegten und in den Feuertopf hinein den Rebholzzunder steckten und fasst ihr Feuer, angerannt dann gegen die Tore, wie Widder, und öffnen sie auf unseren Ruf die Riegel, nicht die Weiber, in Brand gesetzt die Tore an und alle ausgeräuchert. Und wenn die Weiber heutzutage sich gar nicht mehr genieren, gib Siegesgöttin, dass wir hier als Männer triumphieren. Ihr Frauen, ich sehe einen Qualm. Es brennt. Schnell, schnell, kommt. Eilt euch, eilt euch. Fliege, fliege, Nikodike. Sonst verbrennen Kalyke und Kritylla, rings von Glutwinden umblasen durch die alten Bösewichte. Aber ach, ich fürchte, komme ich nicht doch zu spät. Eben habe ich an dem Brunnen mühsam noch im Morgendunkel meinen Krug gefüllt und schnell ihn aufgerafft, damit ich meine Nachbarinnen mit dem Wasser Hilfe brächte. Hörte ich doch rauchgeschwärzte, am Verstand benebelte Greise schleichen, Stämme tragend, so als wollten sie zum Bade einheizen, die Burg hinauf. Eine Last 3 Tonnen schwer. Fürchterlich mit Worten drohend, im Feuer rösten sollte man die widerwärtigen Weiber. Du da! Was machst du? Lass das sein! Du mühseliges Mannsvolk! Wo täte so etwas ein Mann von Religion und Anstand? Männer, hört ihr's? Lassen wir uns das von diesen Weibern sagen? Da muss man doch gleich kurz und klein die Knüppel auf ihnen schlagen. Stellen wir unsere Krüge ab. Das sollte einer wagen, die Hand an uns zu legen, wir gleich frei die Arme haben. Mein Zeus, wenn einer ihnen jetzt 2, 3 Maulschellen gäbe, nach alter Weise, rechts und links, sie würden sich nicht mucksen. Versuch es. Und rühr mich an, auch nur mit einem Finger. Und verpulverisiere ich dich mit Fäusten? Was dann weiter? Die Eingeweide reiß ich dir heraus. Fress deine Lungen. Erheben wir den Wasserkrug denn alle miteinander. Warum bist, alte Vettel, du mit Wasser hergekommen? Warum mit Feuer? Leiche du für deinen Scheiterhaufen? Ich, um für deine Sippschaft hier ein Feuer anzumachen. Und ich? Um dir dein Feuerchen ein wenig auszulöschen. Mein Feuer, du auslösch mir. Das wird sich gleich dir zeigen. Nicht, wenn ich dich wie du nachstehst mit dieser Fackel brate. Wenn du die Seife hast, komm her. Ich dien dir wie den Fade. War es schön warm? Warm? Hör auf! Was tust du? Ich begieße dich, dass du wieder grünst. Ich bin ja dürr und klappere. Hast du doch Feuer genug zur Hand, dich wieder aufzuwärmen? Doch wartet. Dort kommt der Ratsherr mit der Wachtmannschaft. Der wird's euch zeigen. Abteilung! Zu Tage ist sie nun getreten. Leuchtend die freche Üppigkeit des Weibervolkes. Was sie bezweckten? Die geheimen Klüngel mit Heulen, Wehgeschrei und Paukenlärm. Bis in die Ratssitzung drang es hinein. Und wie wir jüngst die neue Heeresvorlage beraten, verstärkte Truppenaushebung auf Zakynthos, tönt es auf einmal von den Dächern gegenüber, oh Jammer und oh weh in unsere Verhandlung hinein. Die Sache wurde dann natürlich doch von mir und meinen Freunden durchgebracht. Allein so weit ist es gekommen mit dem zügellosen Treiben. Was da, wenn du den neuen Frevel von denen erst erfährst, wie sie uns frech ein Bad verabreicht haben? Beim Wassergott Poseidon, recht geschieht euch. Denn wenn wir jetzt die Weiber so verwöhnen, wie es in Athen jetzt üblich ist, aus Schwäche, nun, dann entsprießen daraus solche tollen Dinge. Und nun ist es damit so weit gekommen, dass ich, wenn ich als Ratsherr ausfindig zu machen habe, wie wir Mannschaften für unsere neuesten Schnellruderer anwerben sollen, dazu aber brauche ich Geld, dass ich von diesen Frauen ausgesperrt bin an den Toren des Staatstresors. Doch nützt es nichts, herumzustehen. Brechstangen her! Ich werde Ihnen diese Frechheit schon verlegen. Heda, ihr von der Wachtmannschaft, vorwärts! Die Hebebäume und das Tor geschoben und dort den Flügel herausgewuchtet. Hier will ich ihn selbst auswuchten helfen. Nichts wird hier herausgewuchtet. Ganz von selbst komme ich heraus. Wozu die Hebebäume? Nicht Hebebäume braucht es, sondern nur Verstand. Wirklich? Du Schandweib, du? Wo ist der Wachtmann? Pack sie und binde ihr die Hände auf den Rücken. Wenn er mich anrührt, auch nur mit der Fingerspitze bei Artemis, ist der Beamte auch. Es geht ihm schlecht. Furcht hast du, Kerl. Marsch, fass sie um die Mitte. Wenn du auch nur die Hand auf diese legst. Ich trete auf dir herum, bis dass du platzest. Bis dass du... Heda, wo ist Wachtmann 2? Hier, binde erstmal diese, weil sie auch noch schwätzt. Wenn du sie anrührst, auch nur mit der Fingerspitze. Bei Hekate, du brauchst noch heute einen Aderlass. Der Kerl da geht zurück. Was soll das heißen? Du, Wachtmann 3. Hey, halte die da fest. Wenn du dich dieser auch nur nahst, so rauf ich dir die Haare, dass jedes einzeln weh und Jammer schreit. Ich Unglücklicher. Fortgelaufen ist mir die ganze Wachtmannschaft. Doch niemals stecke ich eine Niederlage ein von Weibern. Aufmarschiert die schweren Truppen. Zum Angriff auf sie. Vorwärts. Alle miteinander. Heiligen Götterpaar, dann sollt ihr sehen, wie drinnen auch bei uns vier Bataillone streitbarer Frauen mit schweren Waffen stehen. Dreht ihnen die Arme auf den Rücken. Heraus, ihr Frauen, Waffenschwestern, kommt heraus. Ihr Samen, Hülsenfrüchte, Suppenkraut, Pökerinnen, ihr Knoblauch, Kneifen, Eier, Semmelfrauen, werft sie zu Boden, schlagt, beherrscht, wettert sie. Halt! Halt zurück! Schlagt sie nicht ganz zu Boden. Um mir. Schlimm sieht es aus. Um meine Truppe. Aber was dachtest du dir denn? Hast du gemeint, du zögerst gegen ein paar Sklavinnen? Glaubst du, dass Frauen keine Galle haben? Galle beim Himmel, ja, genug. Und Mut, wenn eine Kneipe da ist, ihn sich anzutrinken. Oh, Zeus! Was tun wir nur mit diesen Ungeheuern? Ratsherr, du musst den Vorfall prüfen. Was sie denn urgewollt, dass sie die Feste eingenommen? Und warum den großen, unersteigbaren Hügel der Burg, den heiligen Felsen? Darum frage und lass dich beschwatzen nicht und schraub sie auf jegliche Weise. Nun gut, so will ich zunächst einmal beim Zeus von ihnen erfahren. Was hattet ihr vor, dass ihr uns die Burg versperrt habt mit Balken und Riegeln? In Sicherheit wollten wir bringen das Geld, dass ihr seinetwegen nicht Krieg führt. Ist das Geld denn der Grund für den Krieg? Und ob? Und all der anderen Verwirrung. Denn damit man zu Ämtern und Würden gelangt und stehlen kann, muss es immer ein Murren geben im Bauche des Staats. Nun mögen sie deswegen anstellen, was ihnen beliebt. Jedoch an das Geld dort werden sie nicht mehr gelangen. Und was willst du tun? Du fragst mich danach? Wir werden es künftig verwalten. Den Staatsschatz wollt ihr verwalten, ihr? Was scheint dir daran so erstaunlich? Verwalten wir euch nicht das Haushaltungsgeld durchaus bei Heller und Pfennig? Das ist etwas anderes. Anderes? Wieso? Wir führen den Krieg mit dem Geld. Doch ihr braucht den Krieg nicht zu führen. Und wie sollen wir sonst Sicherheit haben? Wir bringen sie euch die Sicherheit. Ihr? Wir, ja, gewiss. Haha, hilf Himmel. Wir schaffen sie dir, auch wenn du dich sträubst. Oh, na, hör das. Ja, ärgere dich nur. Doch wird man es gleich wohl mit dir tun. Doch wenn ich nicht will... Nun dann noch, umso viel mehr noch. Wie seid ihr darauf verfallen, ihr euch um Krieg und Frieden zu kümmern? Wir wollen es dir sagen. Dann sprich aber schnell, sonst setzt es etwas. So höre. Stets haben wir während des früheren Kriegs von euch Männern geduldig ertragen, mit dem sittsamen Sinn, der uns Frauen geziemt, was ihr auch immer getan habt. Nicht einmal mucksen ließet ihr uns. Und doch gefielt ihr uns gar nicht. Doch achteten wir gar wohl auf euch. Und saßen wir still auch zu Hause, so hörten wir doch, wie ihr ein Problem, ein wichtiges Übel entschiedet. Dann fragten wir euch im Innern bedrückt wohl einmal mit lachendem Munde, was wurde denn wegen des Friedens heute in der Volksversammlung beschlossen? Was geht's dich an? War die grobe Antwort des Mannes. Sei still und schweige. So schwieg ich denn. Ich hätte ihm was geschwiegen. Geheult hättest du, wenn du nicht schwiegst. Ich habe geschwiegen. Ein andermal hörten wir wieder von euch, ihr hättet noch schlechter entschieden. Da fragten wir wohl, nein, sage mir, Mann, wie könnt ihr so töricht verhandeln? Gleich blickte er böse und sagte zu mir, wenn ich nicht am Webstuhl bliebe, so möchte es Kopfweh geben für mich. Der Krieg sei Sache der Männer. Recht gesprochen, beim Zeus. Wie recht? Oh, du vom bösen Geist Getriebener. Nicht erlaubt sein soll's, wenn ihr übel regiert, euch einen Rat zu erteilen? Und also beschlossen wir denn sogleich, gemeinsam Hellas zu retten. Wir Frauen, die wir uns zusammengetan. Denn worauf sollten wir warten? Könntet ihr euch nun einmal dazu verstehen, wenn wir sagen, was recht ist, hinwieder zu hören auf uns und zu schweigen wie wir? Wir helfen euch auf die Beine. Ihr uns, welch fürchterliches Geschwätz nicht auszuhalten. So, schweige! Schweigen vor dir, du verwünschtes Gezücht. Schweigen vor dir in der Haube, auf dem Weiberkopf. Lieber lebe ich nicht mehr. Nun, wenn dich dieses nur hindert, so empfange von mir dieses Häubchen mein und trage es und lass es dir stehen, fein. dann... Oh, schweige. Und von mir nimm dieses Körbchen drein und schürz dich und wickle Wolle hinein und knabbere süße Mandeln. Der Krieg ist Sache der Frauen. Denn wenn der herzenssüßeste Gott der Liebe und Aphrodite ein Sehnenverlangen im Busen und Schoß uns einhaucht, und auch in den Männern das wonnige Sehnen wieder erregt und das süße Begehren. Ich glaube, Erlöserinnen wird man dann einst von den Kriegen und Schlachten uns nennen. Für welch eine Tat? Dass zuallererst wir ein Ende setzen dem Markten in Waffen und all dem Waffenwahn. Und wie wolltet ihr nun imstande sein, die verwirrten Verhältnisse alle in den Ländern zu schlichten und zu entwirren? Ganz einfach. Einfach? Lass hören! So wie wir ein Garn, wenn es uns sich verfilzt, so nehmen und es mit der Spindel fein säuberlich auseinanderziehen, das hierhin und dieses dorthin. So gedenken wir, wenn man uns nur lässt, auch diesen Krieg zu entwirren. Indem wir durch Abgesandte fein dieses hier, dieses dorthin zurechtziehen. Nach Wolle, Garnknäuel und Spindelmanier gedenkt ihr in Ordnung zu bringen die schwierigsten Fragen der Politik. Oh, einfach! Werdet ihr nur verständig, ihr behandeltet eure Politik ganz so, wie wir Frauen die Wolle. Wie das? Lass sehen. Fürs Erste. Man muss wie die Rohwolle bei der Wäsche so den Staat auswaschen. Und säubern von Kot und Klütern und auf der Klopfbank ausklopfen das ganze Schurkengeschmeiß und absuchen Dornen und Hacheln. Und was sich da alles zusammengeballt und verfilzt hat für die Besetzung der Ämter, das kremple man durch und durch und beschneide es an den Häuptern. Auch die Teile des Volks beim Zeus, die einst von hier in die Fremde gezogen, erkennet sie wohl, sie liegen umher wie die Flocken von uns, verloren. Dann sucht das Geflock zusammen und führt es vereint hierher. Und aus allem macht dann ein tüchtiges Knäuel, aus dem Volk der Mantel gewirkt sei. Ist das nicht empörend? Da wollen die ausklopfen und krempeln und haben doch rein gar nichts mit dem Kriege zu tun. Oh, du ganz Vermaledeiter! Wir tragen doppelt und mehr an ihm. Wir haben Söhne geboren und sie in Waffen hinausgeschickt. Schweig! Ruf es nicht auf, das Schlimme. Und dann... In der Zeit, wo des Lebens erfreuen man sich sollt und die Jugend genießen, verbringen wir wegen des Kriegs einsam unsere Nächte. Ach, doch mein Los, ich lass es. Doch wie ich die Mädchen altern sehe in den Kammern, es drückt mir das Herz ab. Und werden die Männer nicht gleichfalls alt? Beim Zeus, das ist nicht dasselbe. Kommt der Mann heim, alt und ergraut, er holt sich geschwind ein blühendes Mädchen. Für die Frau ist kurz die entscheidende Zeit. Und hat sie die nicht ergriffen, so mag sie keiner zur Frau. Und sie sitzt und schaut aus nach Zeichen und Wundern. Allein, wenn man sich noch fühlt als Mann... Was wüsstest denn du, dass am Leben dich noch hielte? Zeit ist's. Kauf dir einen Sarg, nimm die Totenbinde und schlinge sie dir, du Leiche, ums Haupt. Und hier noch eine. Von mir diesen Kranz. Und nun hinweg mit dir in den Kahn. Der Totenfährmann ruft nach dir. Empörend das, wie man mit mir verfährt. Geh doch beim Zeus. Ich gehe geradeswegs zum Hohen Rate und zeige es ihm an. Du Leiche, du. Du weißt ja selber nicht, wie tot du bist. Doch auf den dritten Tag wird eine kommen von uns, um dein Gedächtnis mit einem Opfer zu begehen. An deinem Grab. Zu stinken scheint mir diese Sache noch nach ganz anderen, schlimmeren Dingen. Das riecht mir mindestens nach Diktatur. Ja, und ich fürchte, von den Spartanern haben sich einige hier eingeschlichen und diese gottverfluchten Weiber aufgehetzt, uns mit List und Tücke das Geld wegzunehmen und meine Rente. Sie, von der ich lebte. Unerhört, wie diese Weiber Bürgern Lehren geben wollen und mitreden. Dieses Weibsvolk über Rüstung, Schild und Speer. Wie sie gegen uns mit den Spartanern nun gar komplottieren, denen wie dem Wolf zu trauen ist, der bereits den Rachen aufsperrt. Und was sie da angezettelt, läuft auf Diktatur hinaus. Aber über mich wird keiner eine Diktatur errichten, denn auch mir ist von dem Schicksal Allergrößtes aufgetragen, dieser gottverfluchten Vettel alle Zähne einzuschlagen. Soll ich doch die eigene Mutter nicht verkennen, denn du Halbkorb... So. Und nun, ihr lieben Alten, legt zu Boden eure Waffen. Denn wir wollen, o ihr Bürger alle, weihen unserer Stadt ein Wort, das ihr nützen mag, so wie ihr gebührt. Denn sie hat mich stolz im Glanz erzogen. 7 Jahre war ich alt, als ich schon den heiligen Rock trug zum Tempel der Athene. Dann war ich im 10. Jahre eins der Mädchen, die der Göttin Artemis die Gerste malten für den Opferkuchen, wurde dann im Safrankleide ihr beim halben Bärenfeste dargestellt und trug alsdann, damals noch ein schönes Mädchen, den geweihten Korb der Göttin hier zur Burg hinauf, in Händen eine Kette aufgereihter trockener Feigen. Schulde ich da nicht der Stadt, wie ich kann, ihr gut zu raten? Bin ich auch als Weib geboren, dürft ihr mir's nicht übel nehmen, wenn ich Besseres vorzuschlagen habe als jetzt die Politik. An den Leistungen habe ich Anteil. Männer schenkte ich dem Staat. Aber ihr elenden Alten habt kein Teil daran. Verbraucht habt ihr allen alten Reichtum und die alte Macht Athens. Und noch mucksen wollt ihr euch? Tu mir weh, nur du. Gewiss, dieser Schuh von ungegerbtem Leder fährt dir ins Gebiss. Das ist wahre Vergewaltigung. Vergewaltigung der bürgerlichen Freiheit. Und das nimmt immer mehr zu. Immer toller wird die Sache, scheint mir. Wehren muss dem Unfug jeder, der noch Macht und Knochen hat. Darum abgelegt die Röcke, dass wir frei die Arme haben. Auf! Vorwärts! Voran sind wir doch gestiefelt und gespornt einstmals mit dabei gewesen, als es ebenfalls gegen die Diktatur und für die Freiheit ging. Ja, da waren wir noch etwas. Jetzt heißt es, jetzt sich wieder verjüngen, sich befittigen, sich befiedern, sich am ganzen Leib beflügeln, abzuschütteln dieses Alter. Gibt man nämlich diesen Weibern Raum, nur einen Fingerbreit, alles stellen sie an mit ihrer zähen Fingerfertigkeit. Bauen sich womöglich Schiffe, liefern uns noch Seegefechte, fahren gegen uns wie einst Artemisia, die beim Perser seinerzeit die allererste Flottenkommandeuse war. Legen sie sich auf die Reitkunst, schreibe ich unsere Ritter ab. Denn das Weib ist kavalleristisch, ausnehmend und sattelfest, stürzen nie in der Karriere. Seht die Amazonen an, wie man sie gemalt zu Pferde allenthalben sehen kann. Drum, in Summa, alle miteinander sofort arretiert und sie mit den langen Hälsen in den Block reinpraktisiert. Bringe du mich nicht in Hitze, sag ich dir. Sonst beim Himmel schaffe ich es, dass du Zeder und Mordio schreist, weil wir dich so schön gekämmt. Los, ihr Frauen, legen wir auch ab die Jacken kurzerhand. Spüren soll man, wie wir bis zum Beißen sind von Wut entbrannt. So, nun komme einer nur heran. Der soll zum letzten Mal seine Zwiebeln gegessen haben. Und seine schwarzen Bohnen. Denn ihr macht mir keine Sorgen. Lebt doch meine Lampito und das liebe Kind von Theben und auch die Korintherin. Du vermagst nichts, ob du 10-mal Parlamentsbeschlüsse durchbringst. Hast ja, Armseliger, nicht einmal deine Nachbarn hinter dir. Als ich gestern eine kleine Feier gab für Hekate und für meine Buben einen kleinen Freund von unseren Nachbarn kommen lassen wollte, einen sauberen, allerliebsten Burschen aus Böotien, einen Aal, lehnten die es ab zu liefern. Handelssperre, Volksbeschluss. Und ihr hört nicht auf mit diesen Volksbeschlüssen, ehe nicht einer einmal euch am Bein fasst, umwirft und den Hals euch bricht. Wie viel, woran man nie gedacht, kommt so bei Wege über Nacht im langen Leben. Oh, yeah. Hinauf, ihr Frauen, hinauf zur Burg und der hohen Göttin Dank für den Sieg. Und niemals will ich ermüden im Kampf, will zu jeglichem Werk mit den Schwestern gehen, in denen Anmut, in denen Natur, in denen Kühnheit, in denen Verstand, in denen der patriotische Sinn lebt mit Einsicht.